Autofiktion. Es ist schwer, sich Rechenschaft abzulegen, ohne zu urteilen. Mit dem Tagebuch habe ich zunächst einmal etwas ganz für mich, den Text vor mir. Ohne Absicht, ihn zu veröffentlichen, ohne Auftrag. Autofiktion entsteht durch Weglassen. Als ich am Jourfix bei Maya den Film gezeigt habe, den ich mit Esther im Jahr vor ihrem Tod gemacht habe, war der Kommentar von J. Was da alles weggelassen wurde? Klar, es ist ein Film in Hinblick auf die Nachwelt, ihre Kinder. Wenn ich sie befragt habe, gab ich nur Stichwörter zu ihren längst vollendeten Geschichten, die oft erzählt worden waren und nun in dieser Form aufgehoben wurden. Jeden Moment kann mich der Schlag treffen und dann gäbe es dieses Dokument. Das zerfließende Bild bleibt stehen, die Bewegung erstarrt, der eingefallene, zugefallene Text buchstabiert ein verloschenes Ich, das sich nicht mehr wehren kann. Vielleicht braucht es ja Schonung, altersgemäß. Für sich und die Katz schrieb Valeska Gerd ihre Autobiografie. Valeska Gerd, Mein Weg, 1931. Wer bin ich? Ich bin die, die dies schreibt. Und immer ist es Autofiktion, meist weder Dichtung noch objektive Wahrheit, denn unweigerlich findet eine Auswahl statt, eine bestimmte, vielleicht triviale Art der Zusammenstellung, und das ist schon recht so. Mein Text versucht wohl auch allenfalls lesenden Nachkommen unnötig Hässliches zu ersparen. Würde ich vor meinem inneren Beichtstuhl knien, fragte sich zunächst, was will ich denn damit? Ich bin doch Protestantin. Psychotherapeuten bezahlen wir, damit sie auf unserer Seite stehen, ohne einzugreifen. Im Selbstgespräch ist das anders. Du bist es selbst, lautet der Kernsatz der Aufklärung. Ich höre mir zu und nehme wahr ein Bedürfnis nach Buße. Worin besteht die? In der Einsamkeit, der Trennung von den Liebsten, in der Bitternis der Selbsterkenntnis, in schwerer Arbeit, im Aufschieben müssen, nie zufrieden sein können? Von nun an kannst du nie wieder froh werden. Ein Muttersatz, Muttersprache. Worin besteht die Schuld? Schuld nicht moralisch gemeint, sondern im Sinn von Ursache. Dummheit, Trägheit, Selbstsucht, Ungeduld sind Schuld, wenn ein Leben missrät. Vielleicht geht es eher um Sühne, auch so ein christlicher Begriff. Schuld und Sühne. Die Verbindung entspricht wahrscheinlich allgemeiner sozialer Erfahrung. Es gibt ein Bedürfnis nach Ausgleich. Wenn doch aber alles egal ist, wie meiner Mutter während ihrer letzten Schwangerschaftswochen mit mir, April, Mai 1945, mir war alles egal, das war ihr Satz, verliert sich jeder denkbare Sinn. Gestern habe ich auf Arte nochmals den Film über Aussteiger in den polnischen Karpaten gesehen, zum zweiten Mal. Er kannte das Gesicht des alten, schwerfälligen Mannes, als er seinen 92-jährigen Freund abholt, der den Winter notgedrungen in der Stadt verbringen musste. Man sieht ihn weißbärtig in seiner Wohnung auf dem Velotrainer. Er hält sich fit für den Sommer in der Wildnis. Es ist ein trauriger Film. Auch. Diese alten, humpelnden Männer am See in zusammenfallenden Hütten. Mein Palast, sagt einer. Die Nachbarn helfen, eine Plastikplane über das Dach zu legen. Sie leben an einem der größten Stauseen Polens. Dörfer wurden überflutet. Es sieht sehr verlassen aus. Auch ich versuche, gesund zu bleiben, damit ich hier möglichst bis zum Schluss bleiben kann. Das macht Sinn und ist nicht egal.